Nummer 2. Sie hören eine Info über eine Veranstaltung im Radio. Und noch ein Tipp für alle Golfliebhaber im Raum Berlin. Golfen in der City auf dem zentralsten Golfübungsplatz Berlins. Täglich ab 7 Uhr, bis es dunkel wird. Und das zum Nulltarif. Im öffentlichen Golfzentrum Berlin-Mitte zahlen Sie nämlich keinen Eintritt. Auf 64 Abschlagplätzen und einer großen Grünfläche fliegen die Bälle nur so durch die Luft. Für einen ganzen Tag vermieten wir einen Golfschläger mit 40 Bällen für nur 3 Euro. Für 2 Tage nur 5 Euro. Kommen Sie ins Golfzentrum Berlin-Mitte.